Zum Tag der Sonne veröffentlichte das italienische Zuzeitgeschichtenzentrum Mailand auf seiner Internet-Homepage die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, das 10-Punkte-Programm der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes und Antworten auf die Fragen des Korrespondenten der Zeitung Humanite Mose Manyang. Aus Anlass des 85. Jahrestages der Gründung der Heroischen Koreanischen Volksarmee stellte das Nationale Zuzeitgeschichtenkomitee der Demokratischen Republik Kongo das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung, unser revolutionäres Werk mit Waffengewalt fest garantieren, in vollem Wortlaut ins Internet.